Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 3 2026, wo wir über die News aus dem Februar 2026 reden. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli. Hallo zusammen, so langsam wird es etwas wärmer. Und auch mit dabei ist Wiebke. Hallo Wiebke. Hallo an alle, die heute zuhören und sich die Zeit genommen haben, mit uns in die Con-Welt abzutauchen. Und auch mit dabei ist Jens. Hallo Jens. Hallo zusammen, es freut mich, mit euch heute auf die News aus dem Februar 2026 zu schauen und ja, was sich da so in Japan und in Deutschland getan hat. Wir starten im Bereich Anime in Deutschland mit einer weiteren News zur Blu-ray Box 9. Da hatten wir aber letztes Mal auch schon drüber gesprochen, dass es dafür ein Release-Datum gibt, sehr nah dran an der Blu-ray Box 8. Am 1. Mai 2026 war die ursprünglich gelistet. Nun gibt es laut Amazon ein neues Release-Datum für diese Blu-ray-Box. Jetzt erscheint sie am 3. Juli 2026, also nochmal knapp 2 Monate später. Damit ist der Abstand zwischen den beiden Boxen dann nicht mehr knapp unter zwei Monate, sondern knapp 4 Monate. Es gab in der Vergangenheit tatsächlich schon mal Boxen, die nur innerhalb von 2 Monaten erschienen sind, aber jetzt in letzter Zeit nicht mehr so häufig. Und ja, 4 Monate zwischen Releases ist zwar jetzt ein bisschen länger, aber dafür erscheinen sie ja überhaupt mal wieder. Wir hatten ja eine große Pause zwischen Box 7 und der Box 8, die jetzt bald kommt. Und ich glaube, 4 Monate statt über einem Jahr ist trotzdem noch verschmerzbar für so eine Blu-ray-Box. Das denke ich auch. Vor allen Dingen, weil das jetzt ein realistisches Datum ist. Allein schon 1. Mai war ja unwahrscheinlich, weil es ein Feiertag ist und auf einem Feiertag finden, glaube ich, grundsätzlich in Deutschland keine Releases statt, meine ich. Auch so 3. Oktober fällt, glaube ich, jedes Jahr aus. Naja, aber ich denke, mit dem 3. Juli können wir dann doch eher rechnen und dann bin ich da ganz guter Dinge, dass es auch beim 3.7. bleibt. Ja, wie du schon sagst, da kann ich mich dir nur anschließen. Jetzt ist der Veröffentlichungsrhythmus realistischer, da habe ich auch ein besseres Gefühl und ja, freue mich dann drauf, wenn wir dieses Jahr wieder mal Blu-ray-Boxen zu Gesicht und in die Hände bekommen. Genau, deswegen freuen wir uns alle darauf, wenn es verlässliche Termine gibt und eine schnelle Kommunikation dieser Termine. Die Leute wollen das Ganze ja auch, sagen wir mal, verlässlich vorbestellen können. Also schön, dass der Termin so zeitnah dann auch wieder angepasst worden ist. Und dann gucken wir mal, ob es im Juli klappt. Und damit sind wir auch schon im Bereich Manga in Deutschland. Da hatten wir in diesem Monat die News, dass Detektiv Conan Band 107 offiziell in Deutschland erhältlich ist, mit seinen 10 Kapiteln und 3 Fällen. Da könnt ihr euch die Inhaltsangabe und das Cover bei uns im Wiki angucken oder auf connews.org. Und wir haben zu diesem Band auch schon einen Themenpodcast veröffentlicht. Also wenn ihr da die Meinung von mir, Olli und Jens zu diesem Band hören wollt, dann hört auch da gerne rein. Da sind wir wieder im Detail drauf eingegangen. Aber ich denke, so allgemein kann man natürlich sagen, für jeden Con-Fan ist ein neuer Band-Release immer ein Highlight. Und ja, jetzt seit Februar erhältlich Band 107. Ich war ja selber bei dem Themenpodcast nicht dabei und ich kann auch nur die Empfehlung rausgeben, dass, nachdem ich den Band gelesen hatte, ich unglaublich viel Spaß damit hatte, ich auch Lust hatte, den nochmal zu lesen, so wie das bei vielen Con-Fällen bei mir der Fall ist. Von daher hört euch den Themenpodcast natürlich gerne an und lest euch den Band durch. Es macht sehr viel Spaß. Und dann haben wir noch etwas zu besprechen in Bezug aufs Detektiv Con Weekly. Da hatten wir bei unserem letzten News-Podcast wirklich mit der Aufnahmezeitpunkt, da haben wir mit unserem Aufnahmetag echt den falschen Tag erwischt, weil zwischen unserer Aufnahme und der Veröffentlichung des Podcasts sind dann die Detective Conan Kapitel, Weekly-Kapitel 1154 bis 1156 doch noch erschienen, wir hatten da ja ausführlich drüber gesprochen im letzten News-Podcast und auch im Jahresrückblick und unsere grundsätzliche Kritik aus diesem Podcast bleibt, aber jetzt in diesem Podcast können wir jetzt besprechen, dass die Kapitel tatsächlich erschienen sind. Am 30. Januar waren sie plötzlich alle da und einen Tag später, am 31. Januar, hat Egmont Manga sich dann tatsächlich auch geäußert, unter anderem auf Facebook. Da haben sie ein Statement veröffentlicht, das lese ich mal kurz vor. Liebe Detective Con Weekly Fans, erstmal haben wir gute Nachrichten. Die noch ausstehenden Kapitel des Con Weekly sind jetzt überall erhältlich. Außerdem können wir eure Befürchtungen nehmen euch eure Befürchtung nehmen, dass das Projekt eingestellt wurde. Im Dezember kam es zu einer Verkettung unglücklicher Ereignisse. Durch technische Schwierigkeiten bei unserem E-Book-Provider hat sich die Veröffentlichung leider verzögert. Hier mussten wir zunächst mit dem Anbieter in die Ursachenforschung gehen, um zu schauen, woran es lag. Durch den Jahreswechsel und damit einhergehende Urlaube verzögerte sich die Bearbeitung zusätzlich. Das Problem wurde aber nun behoben. Ab jetzt wird das Con Weekly wieder im gewohnten Rhythmus erscheinen, sobald Aoyama-Sensei uns wieder mit einem neuen Kapitel beehrt. Wir bitten um Entschuldigung und wünschen euch weiterhin viel Spaß bei den spannenden Fällen von Detective Con. Liebe Grüße des Egmont Manga Team. Ja, das ist natürlich ein schönes Statement allgemein. Und das finden wir natürlich auch gut. Nur was wir dann im letzten News-Podcast auch besprochen haben, ist, dass unsere Kunden, dass wir finden, dass so ein Statement könnte man auch vielleicht vorher veröffentlichen. Und zwar schon vielleicht im Dezember, als der erste Termin gerissen wurde. Da hätte man ja einfach nur aus diesem Statement diesen Einsatz, wir haben technische Schwierigkeiten mit unserem E-Book-Provider und können, und das Weekly verzögert sich, wir halten euch auf dem Laufenden. Punkt. Euer Egmont Manga Team. Und das hätte man ja einfach schreiben können und dann hätten die Fans ja Klarheit gehabt, weil was sie hier auch schreiben, außerdem können wir euch eure Befürchtung nehmen, dass das Projekt eingestellt wurde. Diese Befürchtung hat man ja nur gehabt, weil über sechs Wochen lang die Kapitel nicht erschienen sind und gleichzeitig auch nicht dazu kommuniziert wurde. Das heißt, diese Befürchtung hätte man ja den Fans komplett nehmen können, hätte man sich einfach sofort geäußert. Und wir haben es ja auch in unserem letzten News-Podcast auch erwähnt, Erklärungen gibt es viele. Also irgendwelche technischen Schwierigkeiten und dann Dezemberurlaube, so, das hätte ich mir auch denken können. Nur wäre es halt wichtig gewesen, das vorher zu kommunizieren. Und das nimmt ja auch einem kein Fan übel. Da sagen die Fans vielleicht, ah ja, schade, und ah, schon wieder, ha, habt ihr öfters mal. Und naja gut, den kleinen Sport hat man dann, aber das ist dann halt so. Aber wenn man das einfach vorher gesagt hätte, hätte man sich ganz viele Kopfschmerzen bei den Fans und ganz viele Sachen sparen können. Und daran, dass sie hier in einem Satz mit reinnehmen müssen, dass es Befürchtungen gab, dass es eingestellt wird, sieht man ja, dass es Sorgen von Fans gab, die auch den Egmont erreicht haben, offensichtlich. Sonst müssen sie das ja nicht reinschreiben. Und das wäre alles vermeidbar gewesen. Und es ist schön, dass die Kapitel jetzt da sind und bisher ist das nächste Weekly, toi toi toi, auch pünktlich, soweit wir jetzt zu diesem Zeitpunkt wissen. Aber ich würde mal sagen, das Statement ist gut, nur wir hätten es wahrscheinlich alle besser gefunden, wenn das schon im Dezember gekommen wäre, oder? Ja, dem ist so. Und ich kann mich da nur wiederholen, Transparenz in der Kommunikation ist das A und O. Egal, was ich mache oder welches Produkt ich an den Mann und die Frau bringen will, ich muss wirklich kommunikativ sein. Ich muss ja jetzt nicht im Detail erklären, woran es jetzt eigentlich liegt, dass gerade diese Verzögerung eintritt, aber wie es im Statement drinsteht und wie du es auch genannt hattest, Lasse, dann gibt man halt an technische Probleme. Ja, oder halt eben, was man ja auch sagen kann, es sind halt aktuell viele im Urlaub. An Weihnachten ist halt nun mal Urlaubszeit. Ja, da hat ja auch jeder Verständnis für. Aber dieses sich wochenlang gar nicht melden und dann quasi das, was rückständig ist, alles auf einmal veröffentlichen und einen Tag später dann noch ein Statement hinterher schieben, es ist wirklich unglücklich, einfach vom zeitlichen Ablauf her. Und ich würde es mir halt wünschen, dass zumindest die Transparenz und oder sagen wir mal zeitnahe Transparenz sich in der nahen Zukunft bessert und dass das dann auch dauerhaft so bleibt. Weil ich denke, das ist den Fans gegenüber nur fair, die halt wirklich auf Weekly warten, die auch Freude daran haben und ja, auch sicherlich, ne, wie es auch schon angesprochen wurde, Verständnis, wenn es sich dann halt eben aus diversen Gründen eben doch verzögert. Ja, viel habt ihr schon gesagt, ich kann mich euch nur anschließen. Ja, meine Meinung ist dazu, das Statement ist gut, es ist schön, dass es kommt, aber es war halt viel zu spät. Wie gesagt, ihr habt es gerade eben schon gehört, ich kann mich da nur anschließen. Hätten sie einfach von Anfang an geschrieben, Weekly kommt aufgrund technischer Probleme gerade nicht, bitte um Geduld. Das wäre es gewesen. Mehr hätten wir gar nicht gebraucht, denn technische Probleme gibt's überall mal. Ich kenne es von meiner Arbeit selbst auch und wenn ich dann mit den Leuten da was rede, dann sage ich halt auch, ja, ich stelle Ihnen das aus, aber aktuell dauert es im System halt gerade sehr. Deswegen, ja, kann das jetzt hier noch ein paar Minuten dauern. Das System ist am Arbeiten. Ich weiß auch nicht, warum es nicht geht. Ja, wie es heißt, manchmal so ist mit den technischen Problemen. Da stecken wir halt alle nicht drinne. Und ja, da hat man dann in der Regel auch Verständnis für. Klar ist es dann ein bisschen nervig, aber ja, wie gesagt, ich denke mal auch an Egmonts Stelle selber. Die hätten sich auch keine technischen Probleme gewünscht, aber die waren halt nun mal da. Die mussten erstmal gucken, wie, wo, was. Das ist auch alles vollkommen in Ordnung. Und sie hätten das auch gar nicht groß so ausführlich dann am Anfang schon sagen müssen. Aber es ist natürlich schön, dass sie es jetzt so ausführlich halt gemacht haben. Aber am Anfang hätten sie ja halt doch direkt einfach nur, wie gesagt, sagen können, aufgrund technischer Probleme wissen wir gerade nicht, wann es kommt. Wir sind aber dran, eine Lösung zu finden. Und ja, entweder ihr hört von uns, weil sie nochmal was gesagt hätten, oder dann eben entsprechend, das Kapitel ist dann da, wenn es da ist. Und ja, das ist eigentlich das, was ich mir von Anfang an gewünscht hätte, eben einfach dieses kleine Statement in kurzer Form direkt am Anfang, weil auch ich saß da und dachte, ihr habt es in meinen vergangenen Ausführungen gehört. Ja, was ist mit dem Kapitel? Haben sie das Projekt eingestellt? War es nicht mehr lukrativ genug? Oder findet sich keiner mehr, der es betreut? All diese Gedanken. Und was Lasse schon sagte, die hätte man alle ausräumen können, wenn man dieses kurze Statement direkt am Anfang, nachdem man gemerkt hat, oh ja, das klappt nicht und das dauert länger als ein, zwei Tage, bis wir das nachreichen können, da sagen wir mal eben kurz Bescheid. Neben den ganzen Aspekten, die jetzt hier schon genannt wurden sind, wundere ich mich, weil Lasse das ja so betont hat, es wurde auf Facebook veröffentlicht. Es wurde ja auf keiner anderen Social-Media-Plattform veröffentlicht, oder? Nicht, dass ich es wüsste zumindest, auf Instagram. Oder? Instagram. Auf Instagram noch. Das ich weiß jetzt nicht, wo Egmont überall Kanäle hat, aber wahrscheinlich wurde es nicht auf allen Kanälen. Nur Facebook und Instagram. Ja, nur Facebook und Instagram sind die einzigen Kanäle, die Egmont noch betreibt. Twitter machen sie nicht mehr. Betreiben sie also nur noch Instagram und Facebook. Okay, dann haben sie es auf allen aktiven Plattformen gepostet. Das wäre jetzt sonst meine Frage gewesen, weil das hätte ich persönlich nämlich dann sonst auch falsch gefunden, weil als du gesagt hast, auf Facebook wurde es veröffentlicht. Ich habe zwar mitbekommen, dass es veröffentlicht wurde, aber nicht wo. ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf Facebook war. Das ist nicht meine aktivste Plattform. Und ich weiß, dass das, glaube ich, bei vielen anderen auch so ist. Von daher, ja. Aber wenn sie es auf Instagram auch veröffentlicht haben, dann haben sie ja zumindest das getan, was sie wahrscheinlich in ihrem Ermessensspielraum tun konnten, wenn das die beiden aktiven Kanäle sind. Okay, das ist das eine. Das andere ist halt, ich bin gespannt. Wir werden zwar die Verkaufszahlen nicht sehen können vom Weekly, aber ich wünsche es Ihnen natürlich auch nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere das jetzt vielleicht auch einfach verpasst hat oder dem Ganzen den Rücken zugewandt hat. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Kommt bitte wieder. Wir brauchen euren Support. An alle, die Interesse am Weekly haben, es ist wieder da. Please come back. Nach dem Motto. Aber ja, es ist halt einfach selbstverschuldeter Verlust an Markt, würde ich behaupten. Und das tut mir halt leid, weil ich meine, so viele andere Optionen gibt es halt nicht. Es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit, das zu sehen. Und alle anderen Möglichkeiten sind schwierig. Und das wollen wir eigentlich nicht. Also ich persönlich möchte immer eine legale Möglichkeit haben, Weekly zu lesen und auch den Produzent quasi zu unterstützen. Und ich finde es schade, wenn solche Möglichkeiten dann halt nicht mehr da sind. Und dementsprechend, ja, bitte mehr bitte transparentere Kommunikation und bitte lernen aus den Sachen. Und ich hoffe, dass das zumindest geschieht. Alles andere kann ich von, was vorher gesagt worden ist, nur so genauso unterschreiben. Beim aktuellen DetektivCon Weekly läuft es bisher zumindest pünktlich. Wir hatten jetzt Kapitel 1157 bis 1159 in Japan. Das erste davon ist pünktlich erschienen. Das zweite Kapitel steht jetzt auch schon in einigen Shops drin für seinen pünktlichen Termin am 26. Februar. Und dann, wenn es pünktlich bleibt, sollte das letzte Kapitel dann am 5. März im DetectiveCon Weekly erscheinen. Und da werden wir dann im nächsten News-Podcast ausführlicher drüber reden. Dann sind wir in der spoilerfreien Zone angelangt. Da hatten wir in diesem Monat ein paar News zum 8. April 2026, denn da erscheint Detective Conan Band 108 in Japan. Wir hatten ja schon mal drüber geredet. Am Ende von Band 107, der letzten April, jetzt ist ja erschienen, stand schon drin, Frühling 2026. Also sie haben den Herbst-Release 2025 ausgelassen, wahrscheinlich weil 2024 drei Magic Kaito Kapitel kamen und der Backlog von Conan dann an freien Kapiteln so knapp geworden war und sie da ein bisschen mehr Spielraum haben wollten. Es wurde jetzt offiziell gelistet im Shop und es ergibt auch wieder eine Bundle-Edition. Da ist wieder ein Acrylaufsteller von Aoyamas Teaser-Poster zum Film drin und ein alternatives Cover, wahrscheinlich wieder von der Shonen Sunday. Mit Rum soll das sein. Und laut der Beschreibung des Bandes soll es wahrscheinlich wieder 11 Kapitel in diesem Band geben. Wir hatten die letzten paar Bände jetzt immer 10 Kapitel plus Bonusmaterial am Ende. Wir hatten dann hier in diesem Band Kapitel 1144 bis 1153. Das sind drei Fälle mit 10 Kapiteln. Aber dann wird in der Shop-Beschreibung explizit auch der Fall aus dem Detective Conan Weekly mit Chihaya und Jugo in der heißen Quelle im Onsen erwähnt. Und dazu müsste dann auch noch ein 11. Kapitel drin sein, Kapitel 1154. Und das ist dann wahrscheinlich kein Bonusmaterial diesmal mit drin. Das wird sich noch zeigen, wie das ist. Aber scheinbar wieder 11 Kapitel in Detective Conan Band 108 und im Shop für den 8. April. Und gleichzeitig auch noch Hani no Hanzawa-san ist auch wieder da. Zum ersten Mal nach langer Zeit, seit 2024 mal wieder ein Band. Auch am 8. April. Und auch noch einige andere Sachen wie der Soundtrack von Film 29 erscheint am 8. April. Die die Manga-Adaption von Film 27 von anderen Mangakas gemacht. Die erscheinen auch am 8. April und ein Magazin erscheint am 8. April. Also alles passend in der Woche, wo Film 29 an den Kinos startet, werden die Buchhandlungen wieder ordentlich gefüllt. Und genau. Da erscheint Detective Conan Band 108 und Hani no Hanzawa-san Band 10 und noch andere Sachen. Da kann man quasi so ein bisschen sagen, alle Jahre wieder. Ich finde es ja schön, muss ich sagen, dass das so eine Tradition quasi in Japan ist, in den letzten Jahren, dass wenn ein neuer Band erscheint, das Ganze in der Regel dann immer passend zum Film ist und dass man dann direkt auch noch ein paar Wegbegleiter hat, damit dann auch Shogakukan noch ordentlich was von dem alljährlichen Film mitnehmen kann und von der Kaufbereitschaft der Fans. Ja, also ich muss ja sagen, das Einzige, was mich jetzt wirklich sehr dran interessiert an dieser Release-Welle, das ist natürlich einmal der reguläre Band, 108 in diesem Fall, klar. Und ansonsten muss ich aber auch sagen, das, wozu du die News geschrieben hattest, Lasse, Hanino Hanzawa-san, ich kenne so ein paar Bände auf Japanisch und finde sie ja schon, muss ich sagen, relativ ulkig. Und würde mich tatsächlich freuen, wenn es die Reihe denn auch mal zu uns schaffen würde, weil bis jetzt sind es ja gar nicht mal so viele. Mit 10 Stück geht man da, glaube ich, ein relativ geringes Risiko ein. Gut, wenngleich es mehr ist als bei Zero's Tea Time, aber das sei mal dahingestellt. Jedenfalls denke ich, auch wenn das jetzt so die Nische von der Nische ist, Hanino Hanzawa-san, könnte das ja auch bei uns durchaus auf fruchtbaren Boden fallen. Ja, also insofern, ja, die Releases sind da, beziehungsweise bald sind sie da und dann schauen wir mal, wann es Band 108 dann definitiv zu uns schafft und ob es vielleicht das Täter-Spin-off auch irgendwann mal zu Egmont schafft. Ja, der Band wird auf jeden Fall zu uns kommen. Da freue ich mich schon sehr drauf und bin dann gespannt, ob wir 11 Kapitel kriegen werden oder ob es halt wieder was mit Bonusmaterial wird. Aber ja, im Prinzip spricht eigentlich ja nichts gegen die 11 Kapitel, außer dass man dann wieder so eine Filler hat. Nicht Filler, wie heißt das Ding? Cliffhanger. Dass man eine Cliffhanger am Ende hat und dann halt den Fall nicht abgeschlossen lesen kann, aber wenn es ja der erste Fall sozusagen ist, dann kann man damit immer noch gut mit leben. Und ja, wir hatten ja jetzt reichlich Bonusmaterial in den vergangenen Bänden. Irgendwann, ja, ist vielleicht auch das mal zu Ende oder ja, es ist dann einfach spannender und schöner, wenn man halt nur die Kapitel halt hat und am Ende das Detektivlexikon und dann war's das mit dem Band. Vielleicht ist noch ein bisschen Werbung drin, aber ansonsten, ja, reicht auch. Von daher bin ich mal sehr gespannt, wie der finale Band denn dann sein wird. Und ja, natürlich auch, wenn er dann zu uns kommt, aber das dauert noch ein bisschen. Aber dann sprechen wir da ausführlich drüber. Ja, Hansawasan hatten wir schon des Öfteren mal erwähnt. Und ja, ob das kommt, da bin ich leider eher skeptisch. Aber ja, man soll die Hoffnung nie aufgeben. Ich erinnere mich mit Freude an das, was wir davon zu sehen bekommen hatten mit der Adaption auf Netflix. Die war auf jeden Fall lustig und hat Spaß gemacht. Und ja, der Manga wird es wahrscheinlich genauso tun. Aber ja, ob Egmont da, ich weiß gar nicht, ob Egmont da sich jetzt noch irgendwie für interessieren könnte oder ob das der Zug schon längst abgefahren ist, als damals die Serie an den Start ging und Egmont da schon hätte sagen müssen, jo, wollen wir haben. Und jetzt, wo schon 10 Bände draußen sind, ob man dann überhaupt noch an so eine Lizenz nachträglich rankommt, da kenne ich mich leider nicht aus, aber freuen würde es mich trotzdem, weil Hansawasan ist wirklich was Lustiges und das wäre auf jeden Fall sowas für die Langeweile, um es zu vertreiben. Also, ja, mal schauen. Also, ich hätte auf jeden Fall Lust auf Hansawasan. Wäre schon cool, wenn wir die Manga bekämen. Fände es auch ganz lustig, könnte man bestimmt auch mit einem bestimmten, mit einem gewissen Witz präsentieren in dem Buchregal und solche Geschichten. Das, ich glaube schon, ich weiß, dass wir schon mal darüber diskutiert hatten und dass der japanische Humor teilweise schwer zu übersetzen ist, aber zumindest in der Netflix-Adaption hat er auf jeden Fall bei mir, kam der auf jeden Fall an. Es hat gut funktioniert, von daher weiß ich jetzt nicht, ob der Manga da so eine andere Wirkung hat. Müsste ich mir mal angucken, aber es gibt ja leider keinen deutschen Band, von daher kann ich das schwer bewerten. Ja, aber wäre wünschenswert. Auf Band 108 freue ich mich auf alle Fälle. Das, ja, die Fälle, die da drin sind, das ist ein ordentlicher Band, auf den man sich, den man mit Spannung erwarten kann. Und ja, auf Film 29 freue ich mich tatsächlich auch. Ich habe den Trailer mir angeschaut und irgendwie habe ich schon wieder Lust auf einen Con-Film. Keine Ahnung, es war jetzt noch gar nicht so lange her gefühlt, dass ich den letzten gesehen habe. Aber irgendwie kann man ja immer wieder einen neuen Film vertragen. Ich kann schon verstehen, dass das jährlich da was Neues gibt und freue mich eigentlich auch wieder darauf, wenn 2026 uns hoffentlich auch mit einem weiteren neuen Con-Film beglückt. Also ja, es darf alles gerne auch zu uns kommen und wenn es dann kommt, sind wir umso glücklicher. Richtig, denn wir hatten in diesem Monat auch die News dazu, dass der finale Trailer und das Kinoplakat zu Film 29 veröffentlicht wurden am selben Tag. Diesmal haben sie den, letztes Jahr hatten sie ja schon den 60-Sekunden-Trailer verzögert in den Februar rein und dann den 90-Sekunden-Trailer im März erst. Diesmal haben sie es so gemacht, dass sie den 60-Sekunden-Trailer komplett übersprungen haben scheinbar und sind jetzt direkt zum 90-Sekunden-Trailer gegangen zusammen mit dem Kinoplakat-Veröffentlichung. Ja, das Kinoplakat, das war vorher schon mal so ein bisschen durch anderen Merch kurz geleakt, aber jetzt haben wir es richtig in Plakatform zu sehen. Conan, Chihaya im Vordergrund mit dem Polizeimotorrad, einem Polizeimotorrad. Und da im Himmel Jugo, Yukumiso, Kenji Hagiwara, Jinpei Matsuda, Masumi Sera, Kogoro Mori und Ranmori groß im Himmel, die quasi so ein bisschen umfallen ist wie ein Engel. Und die Detective Boys sind auch irgendwie noch mit auf dem Poster, wie immer. Und wir sehen im Hintergrund die Yokohama Bay Bridge, eine recht markante Brücke da in Yokohama. Das ist natürlich klar, der Film spielt da und das wird dann so eine der Sehenswürdigkeiten sein, die dann im Film auch abgebildet werden. Ist auch im Trailer, meine ich, zu sehen, zusammen auch mit dem großen Riesenrad, was es in Yokohama gibt, mit der Uhr. Und ja, der Trailer ist ja ein typischer Con 90-Sekunden-Trailer, hat viel Action und auch mit dem Setting. Wir sehen einige der Charaktere, die wir vorher auch schon bestätigt bekommen hatten, unter anderem auch Yumi und Naiko in einer coolen Szene und am Ende natürlich Con und Chihaya viel mit Action und dann gibt es dann auch scheinbar eine Bombe, die Con entschärfen muss, während Chihaya schnell fahren muss. Also da ist auf jeden Fall wieder Action auch garantiert. Wir haben auch das Ending zum ersten Mal gehört, Dieses Jahr stammt es von der japanischen Sängerin Misha. Wird geschrieben M-I-S-I-A, all caps, aber wird scheinbar Misha ausgesprochen, laut Wikipedia. Und die hat diesmal das Filmending Rastu Danzu Anatato, also letzter Tanz mit dir. Und es ist wieder eher eine Ballade. Genau, und das ist jetzt im Februar der große Marketing-Push gewesen von Film 29. Wir hatten auch schon ein paar davor so vereinzelte Gastsprecher für die Nebenrollen. Gibt es ja immer so ein paar Schauspieler. Aber das ist jetzt eben der große Streich, der Film und das Kinoplakat, der Trailer und das Kinoplakat jetzt auf einmal. Ich muss sagen, ich sehe ein bisschen eher so ein bisschen Zurückhaltung in Bezug auf den Film, wo die Leute sagen, naja, ich weiß nicht. Aber ich bin ehrlich gesagt mehr gespannt auf diesen Film, als ich es letztes Jahr oder zum gleichen Zeitpunkt letztes Jahr auf Film 28 war. Ich finde, ich brauche jetzt Matsuda und Kenji brauche ich jetzt nicht viel, aber Masumi mal wieder zu sehen in einem Film, auch ohne ihre Familie vor allem, wieder, finde ich gut. Chihaya, ich mag Chihaya. Daran scheiden sich halt so die Geister. Chihaya, ja, nein. Ich bin pro Chihaya, ich finde sie gut. Und ich finde das auch cool, dass sie hier ihren Film hat. Und ich habe auch gesehen, da wird jetzt wieder diskutiert mit den Action-Szenen. Ich finde aber den Trailer jetzt nicht so schlimm, dass man jetzt sagen muss, oh, das ist jetzt, übertreiben sie es aber. Also ich finde, da hat man in anderen Trailern und vor allem auch in anderen Filmen deutlich mehr Quatsch gesehen. Also Film 27 alleine, wenn ich da an so manche Szene denke und auch im Trailer, wenn Heiji da irgendwie mit dem Motorrad durch dieses Glas springt, dieses Kirchenglasmäßige, das fand ich übertriebener als das, was wir hier bisher gesehen haben. Also ich bin gespannt auf den Film und freue mich darauf, was sie mit Chihaya und den Motorrad-Szenen machen und bin einfach gespannt auf die wilde Fahrt. Und ich finde weiterhin, sorry, aber ich finde das Konzept, es gibt ein neues Motorrad, das heißt Angel von der Polizei und es ist weiß mit der neuesten Technik und das ist gut und rechtschaffend. Und dann gibt es ein böses Motorrad und das ist schwarz und heißt Lucifer und das macht überall nur Ärger. Ich finde das einfach lustig. Ich finde das ist ein spaßiges Konzept, wie aus so einem Tokusatsu-Film, also ich freue mich auf den Film. Ich finde, das ist, wird wieder bestimmt ganz spaßig und ja, da freue ich mich drauf. Ja, das Motorrad. Ich weiß noch, bei dem Kinoplakat, glaube ich, als wir über die News gesprochen haben, da habe ich mich ja so ein bisschen suffisant drüber lustig gemacht, dass ich mir so dachte, oh ja, da ist dann ein schwarzes Motorrad und das ist gefährlich. Und oh Wunder, meine Meinung habe ich aufrecht behalten. Ich weiß nicht. Ich kann da dieser Handlung noch nicht so wirklich viel abgewinnen. Ich bin ja meistens dann so eingestellt gewesen in den letzten Jahren, wenn ich den finalen 90-Sekunden-Trailer gesehen habe, dass ich dachte, ja, okay, das ist ganz cool, das ist es. Ja, also ich bin heiß auf den Film, ich freue mich. Aber wenn ich jetzt so den Trailer sehe, stelle ich fest, das definitiv Beste ist das Filmending. Das gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Auch irgendwie so, es erinnert mich an frühe Con-Filme von den Endings, wie sie damals waren. Das hat mir wirklich, ja, hat mich so auch so ein bisschen nostalgisch gemacht, das gebe ich zu. Und das war schön. Aber so der Film selbst irgendwie auch mit den Elementen, die dann halt so im Trailer drin vorkommen und auch so den ganzen Wortfetzen und Dialogfetzen, die dann halt eben da drin vorkommen, das ist irgendwie so, es tut mir leid, wenn das jetzt hart klingt, aber es ist abgedroschen. Also mir fehlt da ehrlicherweise so dieses eine Element, wo ich sage, da ist mal was Neues dabei, was Unverbrauchtes, irgendwas, das mich so anstupst, dass ich so sage, oh, jetzt ist mein Interesse so richtig geweckt. Ich meine, klar, ich bin Con-Fan durch und durch und ich weiß, ich werde mir den Film auch angucken, wenn er im Kino kommt, auf jeden Fall. Und ich freue mich auch an sich auf den Film, ja. Aber dass ich jetzt wirklich, so wie zum Beispiel bei der Flashback des Einäugigen, dem 1-Million-Dollar-Pentagramm oder dem schwarzen U-Boot etc. pp. So denke, boah, also da kann ich es ja gar nicht abwarten, bis der rauskommt und bis ich den sehen kann, das Gefühl habe ich hier nicht. Ich denke mir so, wenn er da ist, okay, dann freue ich mich, dann gucke ich mir den an. Aber so diese extreme Vorfreude wie in den letzten Jahren, die kommt hier einfach nicht auf. Was jetzt so den Charakter Chihaya Hagiwara angeht, Weder mag ich sie sonderlich, noch sage ich irgendwie, oh, die geht mir auf die Nerven. Ich finde halt so die Auftritte, die sie bis jetzt in den Anime-Episoden hatte, da kommt sie ziemlich tough rüber, auch mal mit einem flotten Spruch. Ich denke an den Fall beim Yokohama Red Brick Warehouse. Der ist ja wirklich im Anime, wie ich finde, echt gut umgesetzt und macht auch wirklich Spaß. Deshalb denke ich, dass sie schon ein sehr erfrischender Charakter sein kann. Aber wie das jetzt insgesamt in 100 bis 105 Minuten umgesetzt werden soll, weiß ich noch nicht. Kann ich mir schwer vorstellen. Und dann denke ich mir halt so, ja, was erwartet uns da mit dem Motorrad? Also wir sind jetzt hier nicht beim Rennen auf dem Hockenheimring. Insofern mal schauen, was das gibt. Also aus Interesse, was war bei Film 28 das, was dich angestupst hat? Bei Film 28 war es direkt der Anfang, wo man sieht, dass Yamato angeschossen wird. Also so diese ganze Sache von vor, ich weiß nicht, wie viele Jahren das jetzt war, 8 Jahren. Wo man dann auf jeden Fall weiß, oh, in dem Film, da erfahre ich, was es eigentlich mit dem fehlenden Auge auf sich hat. Ah ja, okay. Ja, das war so das, wo ich mir dachte, klar, es ist natürlich nicht kanonisch, aber es interessiert mich halt. Und es interessiert mich, was die Produzenten sich da so für eine Story drum ausgedacht haben. Und deshalb habe ich gedacht, okay, das wird cool. Aber hier fehlt mir noch so dieser eine Kick, wo ich sage, boah, das ist krass, das muss ich erfahren. Ja, das Ding ist ja halt, es war übrigens vor 10 Monaten in Film 28 mit Yamato. Okay, 10 Monate. Aber mit mehreren Jahren haben wir jetzt in dem Trailer, weil wir haben ja jetzt das, wo sich Matsuda und Kenji von Chihaya verabschieden. Und so die große Tagline ist ja, dass Chihaya sich fragt, was wolltest du mir damals sagen? Weil es wohl irgendwas gab, was ich glaube Matsuda ihr damals sagen wollte und dadurch seinen Tod nicht mehr konnte. Oder vielleicht auch Kenji. Und das ist ja dann diesmal so ein bisschen der Flashback-Hook, was wollte denn, ich glaube, es ist Matsuda, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ups, was wollten sie ihr sagen, was wollte er ihr sagen, aber ist natürlich die Frage, ob man jetzt, ob das mit die Vergangenheit von Matsuda und eine Stadt als Geisel, ob das vielleicht nicht ein bisschen verbrauchter ist als das Nagano-Trio. Das ist halt so mein Gedanke bei dem Ganzen, weil wir haben ja auch allein schon durch Wild Police Story eine relativ ausführliche Rückblende zur Ausbildung von den Polizeischülern und dann halt auch noch so ein paar Flashbacks in die Oberstufenzeit von Matsuda und Hagiwara. Und das ist halt auch für mich so irgendwie so der innere Gedanke, naja, eigentlich wissen wir ja schon, was in ihrer Vergangenheit so passiert ist und eine Aussage mehr oder weniger reizt mich halt so in diesem Fall jetzt nicht so wirklich. Und bei der Sache mit Yamato zum Beispiel, das war halt was Neues, gänzlich Unverbrauchtes. Ja, kann ich auch nachvollziehen und verstehen, weil wir ja auch die Polizeischüler hatten wir ja auch im Film mit der Halloween-Braut, ich habe die Nummer vergessen, aber da war die ja dabei und da haben wir sie ja auch gesehen, das fand ich toll, das war gut und ja, da spielten Kenji und Matsuda, zumindest Matsuda ja auch eine entsprechende Rolle und ja, da ging deren Vergangenheit, das wurde ja da im Prinzip beleuchtet, jetzt wird es quasi nochmal aufgegriffen. Und ja, von daher schauen wir mal. Aber ich fange mal vorne beim Plakat erstmal an, weil ich habe es mir ja natürlich auch angesehen. Und irgendwie hat es mir, ja, so von der Sache her richtig gut gefallen. Irgendwie das mit dem Himmel fand ich, das hat was. Das war irgendwie, ja, schön zu sehen. Und ja, die Charaktere entsprechend auch. Und ja, bin gespannt, was eben Masumi für eine Rolle dann spielen wird. Das kann ich mir noch nicht so ganz erklären. Ja, über Kenji und Matsuda habe ich ja gerade schon was gesagt. Ja, die Detective Boys müssen irgendwie immer mit drauf, wobei ich mir auch denke, müssen sie eigentlich nicht. Also, ja, aber gut. Und ja, dann, was den Trailer angeht, ja, freut mich sehr, irgendwie, dass das Ganze in Yokohama spielt, weil ich war da auch schon mal und kann da so ein bisschen, ja, Verbindung zum Ort ziehen und freue mich dann immer, wenn so reale Sachen, wo ich auch schon war, wenn das im Anime oder Manga dann gezeigt wird und ich da voll mitgehen kann und weiß, boah, ja, da war ich, das sieht wirklich so aus, richtig gut. Und deswegen freut es mich schon vom Ort her. Bin gespannt, was da so auf einen zukommt. Ja, dann entsprechend Chihaya. Ja, bin ich jetzt auch nicht so der super Hype-Freund, aber ich bin jetzt auch niemand, der sagt, boah, nee, geh weg mit ihr, ich mag sie nicht. Von daher, ja, bin ich gespannt, was sie so in dem Film an Screentime haben wird, wie sie so, ja, mit gezeigt wird, weil wir kennen sie ja aus den Episoden entsprechend und ja, so viel von ihr weiß man ja jetzt eigentlich noch gar nicht, wie jetzt zum Beispiel von Amuro oder so oder selbst bei dem Nagano-Trio. Das hatten wir halt im Manga, die hatten auch öfter Auftritte im Manga jetzt, fand ich, als so Chihaya. Und deswegen bin ich da sehr gespannt, welche charakterliche Tiefe ihr noch entsprechend gegeben wird, ob sie da noch neue Charakterzüge uns offenbart und so. Ja, wie gesagt, auf Masumi bin ich auch sehr gespannt, weil ich noch nicht so weiß, was sie so groß machen wird, außer vielleicht auch mit dem Motorrad da rumdüsen. Ja, und ansonsten bin ich sehr gespannt, wie sich das mit den beiden Motorrädern entwickeln wird. Was das böse schwarze Motorrad so macht, ob das irgendwie auch in Richtung KI geht und ja, ich hack mich in eure ganzen Systeme ein und mach das alles kaputt. Das gab's auch mal irgendwie, glaube ich, in irgendeinem Film mit irgendwelcher elektronischen Geräte und dann könnte das explodieren. Weiß ich auch nicht mehr genau, wann, wo das war, aber da gab's irgendwas. Und mal schauen, wie das diesmal wird. Das war in Film 22 mit dem IoT-Hacking, Internet of Things. Ja, genau, da Film war, ja, das war das, ja, irgendwie ein Begriff, den ich nicht so kannte und dachte, okay, keine Ahnung, aber gut. Film 22 ist auch schon wieder her, 22 und jetzt, ja, unglaublich, muss ich nochmal gucken, den Film. Naja, aber jetzt erstmal den neuen dann. Und ja, mich persönlich hat sehr gefreut, Yumi und Naeko zu sehen und bin gespannt, ob die beiden da auch irgendwie ein bisschen was mitmachen werden. Oder ob die Szene im Trailer die einzige sein wird, die wir sozusagen haben, weil die beiden mag ich irgendwie. Finde ich schön, dass sie ihren Auftritt da haben. Ja, und von daher bin ich ganz gespannt, was der Film mir jetzt bringt. Ja, generell habe ich eigentlich bei den Filmen, wenn sie angekündigt werden und wenn die Trailer so kommen, nie so wirklich, ja, dass ich das Bedürfnis habe, so wie Jens, so dass da irgendwas ist, was mich auf jeden Fall zum Film zieht. Ich freue mich eigentlich über jeden Film, der kommt und bin halt auch jedes Mal gespannt, was da daraus wird. Und ja, das Ending haben wir noch nicht erläutert. Das Ending gefällt mir vom ersten Hören, das, was wir gehört haben, gefällt mir auch sehr gut. Das klingt nach einem ruhigen, ja, ich gehe ganz entspannt aus dem Film raus Ending. Von daher, ja, bin ich auch sehr gespannt, wie das sein wird. Also, ja, ich würde sagen, ich gehe mit einem positiven Gefühl an den Film ran und bin sehr gespannt, wie meine Eindrücke dann sein werden, wenn ich ihn gesehen habe. Und ich würde mich persönlich freuen, wenn wir ihn eben auch wieder hier bei uns im Kino sehen dürfen, sei es mit deutscher Synchro oder eben japanisch mit Untertiteln. Das wäre auf jeden Fall, ich denke, dann für nächstes Jahr ein schönes Highlight für hier. Ich fange auch mal vorne an, ein Kinoplakat. Mir gefällt das irgendwie ganz gut. Ich mag dieses Blau, aber ich mag generell Blau. Ich finde, die einzige, die mir nicht gefällt, ist die Darstellung von Ran. Ich weiß auch nicht, irgendwie wirkt das so komisch im Hintergrund. Aber ich fand Lasses Interpretation mit dem Engel und halt Göttin des Windes und alles so, fand ich schon passend, nur irgendwie wirkt es out of place. Ich weiß, keine Ahnung. Das war so die einzige Dissonanz. Aber sonst, ja, wie gesagt, farblich abgestimmtes Cover. Alles so ein bisschen blau und Himmeltöne. Das finde ich okay. Da hatte ich schon mal deutlich buntere Cover, die mir dann nicht so gefallen haben. zum Trailer. Ich hoffe, dass in diesem Film Yumi nicht nur die ganze Zeit besoffen ist. Habe ich irgendwie noch Erinnerungen an den anderen Film. Ich freue mich tatsächlich sehr über den Auftritt von Yumi und Naoko und ich hoffe, dass da mehr als nur die eine Szene am Ende drin enthalten ist. Tatsächlich ist das, was mich bei dem Film reizt, dass potenziell Charaktere aufeinandertreffen, die man jetzt noch nicht so häufig hat aufeinandertreffen sehen. Also sprich, keine Ahnung, wenn jetzt wirklich Shiaya, die anderen Mädels da von der Verkehrspolizei, da, wenn die aufeinandertreffen, fände ich, wäre eine witzige Szene, hätte ich irgendwie Bock drauf. Oder ich weiß auch nicht, wie Masumi da mit reinspielt, aber genau das ist halt auch was ich interessant finden würde, weil die Charaktere ja auch so noch nicht miteinander interagiert haben in der Menge. Von daher mal gucken, ob Masumi eine Sidequest ist oder ob sie mit eingebunden wird in die Hauptquest. Von daher gibt es eigentlich interessante und spannende Aspekte, die ich so aus dem Trailer nicht, wo ich jetzt nicht so viele Rückschlüsse alleine draus ziehen konnte und wo ich mir gedacht habe, so ja, wenn es so eine, na, so ein bisschen verkehrspolizeimäßige Story wird, dann hätte ich irgendwie Bock drauf. Das ist was ich ganz interessant finde. Und außerdem ist es gerade, weil ich von dem Film, an den Film nicht so hohe Erwartungen habe, habe ich das Gefühl, dass er mir am Ende wieder besser gefallen könnte. Ich weiß auch nicht, das ist so ein bisschen skurril, aber ja, gerade dieses Unwissen und diese, ja klar, Unklarheit darüber, was der Plot genau will, am Ende des Tages lässt mich eigentlich Lust darauf haben. Von daher, ich bin positiv gespannt und tatsächlich sogar ein bisschen hyped und boah, wie vorhin schon angedeutet, freue ich mich auf Detektiv Conan Film in 2026. Ja, Yumi und Naiko, die waren ja auch schon in Gosho Aoyamas Animal Crossing Charakterliste mit drin. Das muss nicht unbedingt was heißen, aber es zumindest schon mal vielleicht ein kleines bisschen andeuten, dass die mehr Rollen haben. Das Motorrad soll ja ganz viele Chaos verursachen in Kanagawa und in Tokio. Also nehme ich an, die sind schon ein bisschen mehr involviert. Und Masumi, laut der Handlungszusammenfassung von der Webseite, die wir auch bei Con News in der News drin haben, ist sie halt dann mit dabei, als die ganzen, der Aufhänger ist ja das Conan und seine Freunde und da ist eben auch Masumi dabei, dass sie dieses Motorradfestival in Kanagawa besuchen, wo eben Angel vorgestellt wird und dass während sie da hinfahren auf dem Highway den ersten Zusammenstoß mit Lucifer gibt, wo dann auch Chihaya kommt und ich nehme einfach an, Masumi wird dann als Teil der, weil sie halt Teil der Hauptgruppe ist, dass sie dann wie Conan und Kogoro und die anderen halt auch darüber in den Fall verwickelt wird. Und ansonsten, dass sie halt mit drin ist, weil brumm, brumm, Motorrad schnell. Und das ist ja auch Masumis Ding. Und ja, deswegen gehe ich davon aus. Dass der Run jetzt in dem Trailer auch wieder entführt wird, hat mich auch genervt. Es ist ein bisschen schade. Man dachte ja vielleicht, dass Run ein bisschen mehr zu tun hat in diesem Film, weil sie ja in dem Teaser am Ende von Film 28 stimmlich zu hören war. Und das ist ja eigentlich immer ein ganz guter Hinweis, dass der Charakter dann vielleicht ein bisschen mehr auftreten wird. Ja, wenn es jetzt wieder, vielleicht wird sie auch schnell gefunden, das ist halt nur ein Teil des Plots oder vielleicht ist das auch was Größeres, ich hoffe es nicht, ich hoffe, dass sie ein bisschen mehr zu tun bekommt, als nur zu entführt zu werden in dem Film, aber ja, da bin ich noch guter Hoffnung, dass es vielleicht nicht so schlimm wird, aber ja, das ist auch das, was mich bei dem Trailer am meisten stört, oh, Ran wurde entführt, das muss echt nicht sein, zugegeben, das wollte jetzt sagen, oh, schon wieder, also so oft ist das in letzter Zeit jetzt auch nicht passiert. Also da muss man jetzt auch nicht übertreiben. Aber man hätte sich einfach gewünscht, dass Ran vielleicht eine andere Rolle hat, wenn sie schon ein bisschen mehr was zu tun kriegt. Aber naja, müssen wir dann schauen, wie viel Raum das im tatsächlichen Film wirklich einnehmen wird. Wenn man nächsten Monate, dann ja im April, oder danach nach Japan fährt, um den Film im Kino zu sehen, dann gibt es dieses Jahr auch wieder die Conan-Café-Aktion. Die Conan-Cafés sind zurück 2026 mit entsprechendem Fokus auf Film 29. Im Key Art sehen wir auch schon Conan und Ran und dazu die Filmcharaktere Masumi, Chihaya, Jugo, Jinpei und Kenji. Und das Thema ist diesmal Retro-Hafenstadt-mäßig, weil Yokohama und so. Es gibt dieses Jahr wieder 8 Standorte in 6 Städten, wo man da unbedingt vorher reservieren sollte. Da vielleicht nochmal den alten Concast reinhören, wo Johannes das mal ganz gut erklärt hat. Wir haben 8 Standorte. Wir haben einmal in Shibuya in Tokio. Da läuft das vom 10. April bis zum 28. Juni. Dann in Ikebukuro in Tokio vom 17. April bis zum 2. August. Dann in Solamachi, Tokio, 17. April bis 28. Juni. In Kanagawa vom 14. Mai bis zum 26. Juli. Aichi, 24. April bis 5. Juli. In Osaka vom 10. April bis zum 2. August. Das ist insgesamt die längste Laufzeit. In Miyagi und in Hokkaido. Das sind die Standorte und die Termine. Das kann man sich natürlich auch auf der Webseite angucken und da entsprechend sich das Menü angucken und dieses exklusive Merchandise, was es dieses Jahr immer gibt, was es jedes Jahr immer gibt und diesmal auch wieder, wie gesagt, mit Film 29 Bezug. Und daran denken, reservieren, A und B, Preise sind hoch, das ist eher ein Event, ihr sollt nicht wirklich satt werden oder riesige Portionen bekommen, sondern es geht um die Atmosphäre, um die Experience und wenn man sich darauf einlässt, dann kann das auch schön sein und mit diesen ganzen Hinweisen, wenn ihr dahin fahren wollt, dann habt ihr hoffentlich eine schöne Zeit. Ja, dieses Jahr, muss ich sagen, war ich von den Speisen, die man sich ja auf der Webseite, wie gesagt, ansehen kann, wie jedes Jahr eigentlich, muss ich sagen, war ich so ein bisschen enttäuscht, was die Konnenmotive so angeht. Weil das Einzige, was ich irgendwie gefunden hatte, war so ein Reisdings in der Fliegenform, also der Stimmenverzerrer. Und irgendwie, das war es so an Conan-Anlehnung, was die Speisen angeht, abzüglich natürlich der, sie sind auf Conan-Tellern und dann klebt da so ein Yokomiso oder was auch immer da, so Gesicht ist damit bei, so dieser Kaito-Kid-mäßige Artstyle. Also dieses freche Gesicht, diese Ankündigungskarte, ne? Und ja, aber ansonsten fand ich, war es so die letzten Jahre, war da so ein bisschen mehr Phil oder Conan-Motive irgendwie mit in die Speisen eingearbeitet. So, ich erinnere mich irgendwie so an dieses Apoptoxin-Reis, also diese Pille da, wo das irgendwie so ein bisschen auch zweigeteilt war oder als wir da waren, ich hatte da das von Ei, dieses Trockeneisgedöns da, wo irgendwas in so einer Art Pipette war, was aussah wie irgendein chemisches Mittel oder was auch immer man da, ich bin kein Chemiker, ich weiß nicht, aber so halt in die Richtung und ja, dann natürlich auch eine Fliege oder sowas oder also, ja, oder die, wir hatten den schwarze Organisation da, Gin und Wodka in dieses Steak, in dieser schwarzen Soße oder was das war. Das fand ich, war alles irgendwie so ein bisschen mehr im Stile der Serie und dieses Jahr hat es mir so ein bisschen gefehlt was. Also vielleicht kommt da natürlich noch mehr. Die Seite ist ja noch im Aufbau und bei einigen Sachen steht noch Coming Soon dabei. Aber so auf dem ersten Blick habe ich so gedacht, ja okay, hier ist jetzt die Fliege, ja, aber ansonsten fand ich, war es jetzt nicht so unbedingt, oh ja, das ist ein Conan-Café, weil es Conan-Bezug hat. Also es hätte auch genauso gut ein anderes Café sein können. Also vielleicht auch nur mein Eindruck, aber das war so ein bisschen, ja, enttäuschend will ich nicht sagen. Aber irgendwie habe ich gedacht, so, also hat mich dies ja nicht so vom Hocker gehauen, die Speise, dass ich so sage, boah, das will ich unbedingt essen, weil das Apoptoxin oder oh, das will ich essen, weil das hat irgendwas von Akai oder wie auch immer. Da war ich dieses Jahr so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja gut, ich könnte mir vorstellen, dass es hin und wieder mal für die Verantwortlichen vom Conan Café auch ein bisschen schwierig ist, jedes Jahr wieder originelle neue Ideen zu finden. Wobei das ja eigentlich ihre originäre Aufgabe ist, neben dem Erfinden vieler neuer toller Merchandise-Gegenstände. Ja, es ist sicherlich halt dann schade, wenn man jetzt mit dem Gedanken oder der Erwartung so ein Conan-Café besucht, dass man da wirklich etwas ganz Einzigartiges im Conan-Stil haben möchte, was man dann halt auch am besten noch fotografieren kann für die Erinnerung. Aber wer weiß, wie am Ende da die Resonanz sein wird. Ich meine, Japaner sind ja grundsätzlich eher so ein bisschen zurückhaltend, was Kritik äußern anbetrifft, aber ich denke mal, man wird es vielleicht auch einfach merken, möglicherweise an Absatzzahlen etc. pp. Und dergleichen. Und vielleicht macht man dann nächstes Jahr ein paar Änderungen, dass man sagt, okay, wir gehen dann doch wieder etwas mehr ins Optische rein und gucken, dass wir etwas deutlichere Conan-Verweise bekommen. Also ich teile die Meinung tatsächlich. Ich erinnere mich auch an die ganzen Sachen mit den Apoptozinen und alles. Das war schon cool. Da hatte man irgendwie schon Lust oder man hat zumindest gedacht, oh, das wäre eigentlich ganz cool, das mal auch hier zu haben. Ich finde es auch ein bisschen schade, weil ich könnte mir schon vorstellen können, dass man mit diesen Göttin des Windes, Federn oder mit dem Motorrad alleine motivtechnisch was hätte machen können, dass es dann am Ende nur die Konfliege ist, noch nicht mal mehr irgendwie, also ich finde noch nicht mal mehr irgendwie eine großartige Anspielung an den Film. Finde ich jetzt auch nicht so, also bisher relativ schwach, aber wie ihr schon gesagt habt, die Seite ist im Aufbau, mal gucken, was da noch kommt. Genau, das ist so eingeteilt, da aktuell noch, es gibt ein Menü ab dem 10. April und dann gibt es ein Menü ab dem 27. April und bei diesem Menü ab dem 27. April, da steht halt wirklich nur Coming Soon, da steht noch gar nichts. Und dann gibt es noch scheinbar noch ein spezielles Menü für das Café in Kanagawa, weil in Kanagawa ist Yokohama, wo der Film ja primär spielt. Da gibt es dann scheinbar auch noch irgendwie, ist das Menü auch anders. Ja, aber ich nehme, also vielleicht, da muss man halt gucken, gibt es dann in dem Menü, was dann ab dem 27. April kommt, dann vielleicht noch mehr. Ja, aber jetzt so viel an den Motiven, das ist tatsächlich nicht, außer halt, oh, hier ist ein Drink, der ist blau, weil das Teaser-Poster ist blau. Oh ja, okay. Dann gehen wir rein in den Anime in Japan, beziehungsweise im Simulcast. Bevor wir da aber zu den Episoden kommen, die es gab, haben wir tatsächlich noch eine Einzelnews in diesem Bereich. Und zwar eine, die viele Fans doch schockiert hat, die ganz plötzlich kam. Am 16. Februar war plötzlich auf der von Yomiuri TV, dem Fernsehsender, auf der Conan-Seite, plötzlich ein PDF-Dokument verlinkt, eine Pressemitteilung. Und darin wurde bekannt gegeben, dass Wakana Yamazaki, die Synchronsprecherin von Ranmuri in Japan, seit Beginn der Serie, dass die aus gesundheitlichen Gründen zeitweise als Sprecherin im Anime pausieren muss, wird da gesagt. Es wird nicht gesagt, welche gesundheitlichen Gründe es genau sind und wie lange das dauern wird, aber es wird betont, ihre Gesundheit hat oberste Priorität. Ab dem 14. März mit der Anime-Episode, die da ausgestrahlt wird, wird sie temporär vertreten durch Akemi Okamura. Akemi Okamura ist auch lange als Synchronsprecherin tätig. Sie ist unter anderem, ihre bekannteste Rolle ist Nami in One Piece in der japanischen Fassung. Was lustig ist, weil in One Piece spricht Wakana Yamazaki Nojiko, die Schwester von Nami. Und 2001 war es auch so, dass da Okamura schwanger war. Und da wurde, das war irgendwie so in den 70er-Episoden von One Piece, wurde sie tatsächlich vertreten von Wakana Yamazaki. Also da haben sie schon mal die Rollen getauscht und jetzt tauschen sie die auch in Detektiv Conan. Allerdings nur im Anime. In der Pressemitteilung steht, dass Yamazaki ihre Aufnahmen für Film 29 bereits abgeschlossen hat. Also da werden wir ran ganz normal hören. Und abschließend wünschen sie halt gute Besserung und drücken vollste Unterstützung für Yamazaki aus. Und auf Social Media natürlich die Fans, sehr die japanischen Fans natürlich unzählige Genesungswünsche und auch von einigen Synchronsprechern gab es über Social Media Genesungswünsche, unter anderem hatte ich gesehen von Kappa Yamaguchi, der Shinichi spricht in Detective Conan und Kaito Kid. Der spricht ja auch in One Piece Lysop oder Usopp. Und der wünscht natürlich Genesung und sagt, hey Akemi, schön, dass wir uns hier auch mal sehen in der Serie, haha. Und ja, auch Noriko Hidaka, die Masumi spricht, unter anderem und noch weitere. Und Gosho Aoyama hat in seinen Animal Crossing-Mitteilungen auch gesagt, gute Besserung und so weiter. Und da können wir uns natürlich auch nur anschließen. Wir hoffen natürlich auch, dass es bald gesundheitlich besser geht und wir sie bald wieder im Anime zu hören bekommen werden. Ich habe jetzt auch schon Spekulationen gesehen, oh, dann Film 30 steht ja auch bald an nächstes Jahr. Haben wir den Film, spricht sie dann da nicht mit und so. Aber ich, also aus meiner Sicht, ich sehe das so, die Mitteilung, wie sie jetzt rausgegangen ist, wenn es so schlimm wäre, ihr gesundheitlicher Zustand, dass sie über ein Jahr, das ist ja wirklich noch lange hin, bis Film 30 aufgenommen wird, wenn sie dann über ein Jahr krank wäre, wenn das irgendwie realistisch wäre, ich glaube, dann wäre die Pressemitteilung ganz anders formuliert worden. Also ich glaube nicht, dass das so was Langfristiges ist. Und ich finde es aber auch verständlich, dass sie nicht genau darauf eingehen, was Yamazaki jetzt hat. Und ja, Ich hoffe nur einfach, dass es bald wieder besser geht und freue mich darauf, Sie dann wieder im Anime zu hören. Ich hoffe wirklich, dass es mit der Genesung schnell geht und dass sie sich vollständig erholt. Was auch immer es ist, solche Meldungen lösen bei mir immer erstmal grundsätzlich Beklemmung aus, weil man geht dann ja doch davon aus, oh, es könnte etwas Schlimmeres sein, auch wenn man natürlich genau das Gegenteil hofft, dass es nichts Kompliziertes ist und etwas, was dann auch vollständig und schnell wieder verheilt. Jedenfalls war ich auch überrascht über die Meldung, muss ich sagen, und hatte mir auch gedacht, oh, okay, die kommt jetzt wirklich gänzlich unerwartet und aus dem Off. Und sicherlich, man ist ran von Anfang an, wenn man halt den japanischen Anime verfolgt hat, mit der Stimme von Wakana Yamazaki, kennt diese Stimme einfach von Anfang an und es gehört halt einfach wirklich dazu. Aber jetzt hat dann eben wirklich erstmal das Gesundwerden oberste Priorität und ich gehe auch mal stark davon aus, dass dann Akemi Okamura das Ganze ja so machen wird, dass sie Wakana Yamazaki gebührend vertritt. Insofern, wir werden den Unterschied hören und ansonsten, ja, wünschen wir einfach Yamazaki das Beste, dass sie schnell wieder fit wird und vollständig gesund. Ja, auch von mir gute Besserung oder Genie an dieser Stelle. Ja, ich hatte ja erst noch irgendwie den Gedanken auch mit der Schwangerschaft, dass vielleicht das der Grund sein könnte, aber sonst hätten sie ja wahrscheinlich kaum "Wir wünschen gute Besserung" am Ende geschrieben. Also es muss wohl doch irgendwas, ja, gesundheitlich, vielleicht was Stimmliches sein oder so. Also ja, aber wie Lasse schon sagte, zu ernst wird es ja wohl hoffentlich nicht sein. Vielleicht ist es nur, ja, keine Ahnung, wie sich so eine Erkältung auswirkt, ob es da irgendwie was ist oder vielleicht eine Entzündung im Bereich oder so. Wie gesagt, man kann nur spekulieren. Wir wissen nichts Genaues und ja, es muss ja auch nicht genau was dazu gesagt werden. Man macht sich trotzdem seine Gedanken. Ja, aber ich denke, die Vertretung wird es auf jeden Fall gut machen. Sie ist eine erfahrene Sprecherin. Es wird natürlich anders werden, aber ich könnte mir vorstellen, ich habe jetzt die Stimmen nicht so ganz genau von den beiden im Kopf, aber ich glaube, die sind schon recht ähnlich, auch von der Stimmfarbe her. Und so der gravierende Unterschied wird es vielleicht nicht werden, dass man das eher als störend empfindet als sonst. Andersrum hat es ja auch schon funktioniert, Lasse hat es erzählt. Von daher, ich gehe da mal mit gutem, ja, gutem, was sagt man, guter Einstellung ran und hoffe natürlich, dass das alles klappt und ja, dass sie sich gut auskurieren wird und entsprechend bald dann auch wieder zurückkommt. Und ja, von daher schauen wir mal, was da so kommt. Vielleicht gibt es ja noch weitere Meldungen dazu, aber auf jeden Fall schön, dass die Fans auch dahinter stehen und die Synchronsprecherkollegen ebenfalls. Und ja, dann wünschen wir mal nur das Beste. Man muss dazu sagen, ich glaube, Lasse will dasselbe sagen wie ich, dass sie 65 Jahrgang ist, oder? Mit der Schwangerschaft, oder? Ja, genau. Ja, also unwahrscheinlich. Sehr. Sie ist so alt wie meine Mutter. Und ich glaube, da ist biologisch einfach Schwangerschaft nicht mehr möglich. Aber ich habe dasselbe gedacht wie du, Uli, und deswegen auch gegoogelt. Also das wird nicht der Fall sein. Von daher wünschen wir einfach das Beste und gute Besserung. Auch von mir. Gut, und damit gehen wir jetzt rein in die Anime-Episoden an sich. Und das heißt, an dieser Stelle verabschieden wir uns von Wiebke. Ich sage tschüss und ich wünsche euch noch viel Spaß mit den Anime-Episoden. Bis dahin. Mach's gut, Wiebke. Bis zum nächsten Mal. Gut, wir hatten in diesem Monat, beziehungsweise noch im Januar, zwei Anime-Episoden diesmal nur. Episode 1190 bis 1191, die auf der Liebestalbrücke verschwundene Geliebte, die diesjährige Mystery-Tour, es geht nach Totori, und dazu erzählt uns jetzt Olli etwas. Ja, genau. Wie schon gesagt wurde, Rankonnen und Kogoro fahren halt entsprechend Richtung Totori, weil Ran was gewonnen hat, soweit ich mich noch erinnere. Es ist schon etwas her. Aber Ran gewinnt immer gerne mal, also von daher, warum auch nicht dieses Jahr wieder. Und Totori, sehr interessant. kommen wir später bei den Ausführungen noch dazu. Ja, aber da geht's halt entsprechend hin und da ist eben die auch titelgebende Brücke halt mit, wo sie dann entsprechend aussteigen und die sie dann auch direkt sehen. Und hinter dieser Brücke ist dann auch ihr Hotel oder was heißt Hotel, Gasthaus, sagen wir mal eher, wo sie untergebracht sind. Und sie müssen also nur noch über diese Brücke gehen. Und ja, da ist dann natürlich ein Schild dran und das erklärt so ein bisschen hier Liebesbrücke und wenn Paare da sich treffen und wie, ne, was das halt so ist. Und dann treffen sie dort halt auch ein entsprechendes junges Pärchen und zwar Yasuto und Sachio. Die beiden sind halt zusammen und ja, sind ein Paar, wollen auch heiraten und sind zusammen auf dieser Brücke und die drei bekommen dann eben entsprechend ein Gespräch zwischen den beiden mit, dass ja die Familien so überhaupt nicht dafür sind, dass die beiden heiraten und dass es nur Probleme gibt und ja, dass sie sich da irgendwie durchkämpfen wollen, aber alles nicht so einfach ist und ja, dann werden sie auch direkt auseinandergerissen, weil entsprechend Yasutos Vater halt kommt und sagt, nee, mach das nicht. Und bei Sachio ist es ihre Tante, die eben sagt, nein, den wirst du nicht heiraten. Und im Prinzip alles nur, weil sich die Tante und der Vater, weil die sich selber irgendwann mal zerstritten haben und sich seitdem nicht mehr abkönnen. Und ja, deswegen wollen sie auch nicht, dass ihre Kinder was miteinander zu tun haben. Und ja, das ist alles so ein bisschen tragisch und unglücklich. Und dann werden die halt dort entsprechend getrennt. Naja, Conan und Ran und Kokoro gehen dann eben entsprechend in das Gasthaus, was auch von der Tante betrieben wird, weil das eben der Familienbesitz sozusagen ist. Und ja, die Tante hat aktuell die Leitung, bis Sachio selbst in das Geschäft mit Erfahrung einsteigen kann. Solange führt sie das so ein bisschen unter ihren Fittichen und passt auch so ein bisschen auf ihre Nichte auf. Und ja, die anderen Betreiber da sozusagen, oder die Mitarbeiter, sagen wir, die Mitarbeiter sind da eben auch mit. Und dann lernen sie da entsprechend auch ein paar Leute kennen. Auch so ein paar, zwei Kriminalpolizisten, die sie schon mal woanders kennengelernt haben. Und ja, da gibt es dann so ein Wiedersehen und dann erleben wir halt so ein bisschen, was da in dem Gasthaus so abgeht, wie das so ist. Und ja, auch der ein oder andere Familienstreit wird nicht zu überhören sein, was sie so mitbekommen. Naja, und dann geht's entsprechend weiter. Und ja, dann ist es plötzlich so, dass Sachio entführt wurde und am nächsten Tag keiner weiß, wo Sachio ist. Sie scheint verschwunden zu sein. Niemand hat sie gesehen. Und während sie halt entsprechend dann auf der Suche sind, kommen sie dann wohl darauf, ja, dass sie wahrscheinlich entführt wurde, weil es Augenzeugenberichte gibt, dass da so ein Wagen war und da ist sie irgendwie hingegangen und dann war sie verschwunden. Und ja, dann beginnt sozusagen die Suche nach ihr. Und ja, Kokoro ist da entsprechend mit dabei und die beiden Polizisten unterstützen ihn da so ein bisschen mit und dann leitet er das so ein bisschen da durch und ja, kommt dann entsprechend auch so ein bisschen seine Zweifel, was die angebliche Entführung angeht und meint dann, das ist alles nur fingiert und ja, so scheint es dann auch wirklich, dass sie eigentlich gar nicht wirklich entführt wurde, bis dann plötzlich ein Brief eingeht mit einer Lösegeldforderung und eben gesagt wird, dass Sachio entführt wurde, was dann später auch bekräftigt wird durch ein Video, was eingeht, wo sie dann entsprechend gefesselt zu sehen ist und auch ja mit ängstlicher Stimme und sagt, ja, ich wurde hier entführt und mir wird mit gedroht, dass ja ich bald umgebracht werde, wenn ihr nicht entsprechend das Lösegeld zusammenkratzt und ja, alles ziemlich schrecklich und sie oder beziehungsweise der Entführer sagt dann eben noch, dass, oder Sachio lässt das dann über Sachio ausrichten, dass immer mal wieder Nachrichten kommen werden von ihr und die anderen so schnell wie möglich eben das Lösegeld beschaffen sollen. Und ja, sie versuchen dann natürlich, die Entführte aufzufinden. Währenddessen kommen immer mal wieder die Nachrichten halt rein, wo sie sich immer wieder äußert und auch immer ängstlicher wird, bis die Tante dann letztendlich sagt, irgendwie schaffe ich das, das Geld aufzutreiben. Allerdings mit dem Nachteil, dass eben das Gasthaus dann ja bankrott gehen wird, weil so viel Geld ist nicht da. Aber das ist ihr trotzdem immer noch mal lieber, als wenn ihre Nichte halt umgebracht wird. Ja, so gehen dann eben entsprechend die Ermittlungen weiter. Und die letzte Nachricht, die Sachio dann übermittelt, da fällt dann Conan auch entsprechend was auf, was ihn dann ja auf die entsprechende Fährte bringt und sie dann entsprechend zum Entführungsort eilen, wo sie halt die Entführte finden und befreien können. Und auch der schlafende Kokoro hat zum Ende hin nochmal seinen Auftritt und deckt dann noch so die eine oder andere, ja, wie sagt man, die eine oder andere unentdeckte Sache auf. Mir fehlt irgendwie gerade so das Wort, aber ja, so ist das Ganze dann. Und natürlich nebenbei, während sie sich auf die Suche machen oder auch als sie angekommen sind, dann sehen sie sich immer so ein bisschen um und wir sehen das ein oder andere, was ja die Mystery Tour an Sehenswürdigkeiten bereithält. Ich muss sagen, die Doppelfolge fand ich mal wieder richtig, richtig gut. Ich hatte auch extrem viel Spaß an dieser ja, Mystery Tour Komponente und finde auch so das Ende dann doch ein bisschen überraschend. Ich meine, sicher, man kennt natürlich so die Conan-Fälle, in denen sich so jemand als Täter rausstellt und am Ende kommt dann doch nochmal ein größerer oder kleinerer Plot-Twist. Aber trotzdem überrascht es dann immer nochmal und das, finde ich, ist hier alles wirklich sehr gut umgesetzt worden. Sogar auch was die Animation angeht, bin ich ehrlicherweise sehr zufrieden. Und halt auch so einfach so ein bisschen das Lokalkolorit aus der Gegend mitzubekommen, hat insgesamt für mich gepasst. Also ich würde sagen, es ist rundherum ein stimmiges Konzept gewesen, die Doppelfolge. Ja, wie man das so von Mystery-Touren kennt, teilweise das Tempo ein bisschen langsamer, um die Örtlichkeiten so ein bisschen zu beleuchten, auch wenn wir sie hier größtenteils erkunden unter dem oh, sie ist verschwunden und dann später oh, sie ist entführt, Sachio. Das Setup in der ersten Folge fand ich auch richtig gut, auch wenn es ein bisschen langsamer war. Ist ganz interessant gewesen mit diesem Gasthaus und natürlich, man denkt ja fast eher, die Tante wird ermordet, weil die sich ja wirklich mit jedem anlegt und sagst, du bist verschuldet, ich gebe dir kein Geld, du bist verschuldet, ich gebe dir kein Geld, du bist eine schlechte Angestellte, dich lasse ich deinen Liebhaber nicht heiraten. Da denkt man schon was, okay, die wird bestimmt ermordet, aber naja. Und das war schon alles ganz gut und stimmig. Das erste, was mich dann so richtig gestört hat, ist der Fotograf, der dann sagt, ich habe hier diese Fotos als Alibi. Und dann später sagt Con, ach ja, sie haben ja Fotos gemacht, können sie uns die nochmal zeigen? Und er so, ja, ich habe ja auch diese anderen Fotos, wo man das Entführungsopfer auch sieht. Und er so, ach so, die Polizei hat nicht alle deine Fotos durchgeguckt scheinbar, sondern nur die ein, zwei mit den Alibi-Zeiten und dann, huch, hier sind ja doch ganz andere relevante Fotos. Uiuiui. Das war ich da ein bisschen so, okay, ja, klar, natürlich. Und so, ja, die ganze Auflösung am Ende, naja, also war schon okay, aber ich hatte mir nach dem Setup fast ein bisschen mehr versprochen. Aber so insgesamt war es schon eine stimmige, teilweise auch schön ruhige und eben dieses Lokalkolorit kam gut rüber, Episode. Und deswegen so im Rahmen von so einer Mystery-Tour, wie das so ist, fand ich die Episode ganz gut. Und hat die Stimmung da so ganz gut rübergebracht. Die Mystery-Touren haben ja immer so ihre eigene Stimmung. Und ich fand es lustig, dass die Polizisten aus der letzten Tutori-Mystery-Tour, die ja auch schon über 10 Jahre her ist, die vom Design her auch nicht gerade besonders aussehen, dass die auch wieder da sind und mit Kogoro da am Saufen sind. Das war ganz lustig. Und schöner Callback, dass die wieder aufgetaucht sind, wenn es jetzt wieder nach Tutori geht. Und so insgesamt hat mir das ja ganz gut gefallen. War ganz stimmig. Ja, insgesamt fand ich die beiden Folgen auch sehr schön, war eine gute Story, auch so was die Liebesgeschichte angeht. Und natürlich die Sehenswürdigkeiten waren in dem Sinne für mich auch wieder besonders. Ich hatte es vorhin ja schon mal erwähnt mit den realen Orten und so. Auch in Totori durfte ich schon sein und dann die Sanddünen oder diese Sanddünen oder dieses Museum da, dieses Sandmuseum da besichtigen. Und als sie dann da so hingegangen sind, dachte ich, wow, wie cool. Da war ich auch schon und das sieht wirklich so aus. Und das hat mir echt Spaß gemacht, das wiederzusehen. Und ja, das war einfach eine schöne Erfahrung. Auch so, ja, der Anfang so mit dem Gasthaus und so, da habe ich, das fand ich so, naja, vielleicht nicht überraschend, aber irgendwie fand ich es interessant, dass quasi das Gasthaus von denen betrieben wird, die sie dann da auf der Brücke gesehen haben. Und ja, und das war sehr interessant. Ja, das mit dem Fotografen, muss ich sagen, weiß ich nicht. Also da habe ich, es sind ja schon wirklich sehr viele Charaktere eingebaut worden. Und irgendwie fand ich diesen Fotografen dann so, den fand ich auch so ein bisschen eher unnötig und so, ah, jetzt gibt's den auch noch. Muss nicht unbedingt sein. Und ja, das, was Lasse eben auch schon erwähnt hatte, das wirkte auf mich auch sehr unlogisch, dass der auf einmal noch andere Fotos hatte, was vorher nie aufgefallen ist. Das fand ich auch sehr unrealistisch, muss ich echt sagen. Ja, ansonsten die Sache mit der Entführungsgeschichte und der doppelten Entführung und das alles, ja, das war dann ja auch sehr interessant. Auch wie es dann entsprechend aufgelöst wurde, auch so mit den versteckten Hinweisen, die dann da gegeben wurden, auch in den Nachrichten und was so gesagt wurde und so. Ja, das war alles sehr interessant, bisschen spannend, aber so, ja, am interessantesten für mich war dann doch auch wirklich so, ja, was mit der Familie so ist, wie sie am Anfang den Streit dann halt haben und wie sich das so zum Ende hin entwickelt. Und ja, das fand ich beinahe, das war eine schöne Atmosphäre im Zusammenhang eben mit den Sehenswürdigkeiten der Mystery Tour. Das war schon sehr schön. Also, ja, doch, hat mir gefallen. Genau, diese Episoden liefen am 24. Januar und am 31. Januar. Da hatten wir im letzten News-Podcast noch nicht drüber gesprochen, weil eben die zweite Folge dann noch gefehlt hat. Jetzt im Februar danach hatten wir keine neuen Folgen mehr, denn wir hatten jetzt 4 Remaster am Stück. Episode 1098, 1099 und 1115, 1116. Die Göttin des Windes Chihaya Hagiwara und Chihaya und Jugus Verkupplungsparty. Episoden, die noch nicht so alt sind, September 23 und März 2024. Aber natürlich, wir hatten jedes Jahr ein paar Remaster mit Bezug zu dem Film. Und das ist in diesem Jahr eben Chihaya und die Episoden mit ihr sind noch nicht so alt. Aber dass wirklich 4 Remaster so am Stück schon im Februar gezeigt wurden, das hatten wir so auch noch nicht in der Form. Bei Film 27 hatten wir ein Remaster 1 im Februar und 1 im März und sonst eher im März. Und jetzt hatten wir schon 4 Remaster im Februar. Da weiß man gar nicht, remastern sie später überhaupt noch irgendwas anderes oder war es das jetzt? Da habe ich auch so ein bisschen Kritik dran gesehen. Oh, die Folgen sind noch nicht so alt, warum? Und jetzt so viele am Stück, Und ja, also vielleicht hätte man es ein bisschen besser verteilen können. Ich fand das auch ein kleines bisschen hart, dass man die gleich so back-to-back gebracht hat. Man hätte vielleicht 1115, 1116 noch irgendwie in den März rüberziehen können stattdessen. Ja, aber das waren jetzt die Episoden im Februar, 4 Remaster. Ja, weiß ich nicht, ob das so hätte sein müssen, aber jetzt ist auch für mich kein Weltuntergang, ehrlich gesagt. Ja, ist es für mich auch nicht. Ich fand's aber trotzdem überraschend in dem Sinne. Und klar, Chihaya und Filmbezug, das ist bekannt. Aber dass jetzt dann wirklich gleich alle Folgen hintereinander sozusagen zeigen, hat für mich so den Eindruck gemacht, okay, ja, Chihaya kommt jetzt, die Folgen kommen jetzt, richtig gut. Und dann nächsten Monat ist dann der Film. Und nee, Moment, noch, der Film ist ja noch gar nicht. Also auf mich wirkte das so, jo, wir bringen jetzt die Chihaya-Folgen und danach kommt der Film. Aber leider ist da noch ein Monat dazwischen. Also irgendwie hat das nicht so ganz gepasst. Deswegen wäre ich auch eher dafür gewesen, dass sie die zweiten Folgen, also die Verkupplungsparty, eben dann in den März gelegt hätten, dass man das so ein bisschen halt aufgeteilt hätte, weil so wirkt es auf mich wirklich auch so, Chihaya kommt Monat sozusagen und nächsten Monat dann der Film. Und das ist ja aber gar nicht so. Also von daher, mal abwarten, was nächsten Monat dann an Episoden noch kommen. Und ja, ob noch irgendwas mit Chihaya dann da ist, was sie zeigen können. Gut, wir werden sehen, was der März für uns bereithält. Ich bin jetzt einfach mal guter Dinge, dass wir mehr als bloße Remaster bekommen. Schauen wir halt einfach mal, was es so gibt. Ja, das wird interessant. Wir hatten ja jetzt 1191. Das war der zweite Teil von der Liebestalbrücke. Es ist jetzt so, dass auf Social Media schon die Synchronschauspieler posten öfters mal so Bilder von sich im Studio, diverse. Und die haben dann öfters mal auch die Konskripte in der Hand oder haben die so auf dem Tisch liegen und fotografieren die ab. Und jetzt ist es so, dass die da schon im Studio waren, es Fotos gibt von den Sprechern mit einem Skript, wo drauf steht Episode 1192 und der Titel darunter ist Kid gegen Hakuba, der Azure Throne. Das ist der nächste Manga-Fall, der auch angeteasert wurde nach Episode Zero. Da gab es ja dieses neue Poster mit diesem Kid vs. Hakuba coming soon. Und jetzt ist halt die Frage, die nächste Episode wäre am 7. März. Und in dem Wakana Yamazaki-Statement war es ja so, dass gesagt wurde, sie wird ab dem 14. März durch Akimi Okamura vertreten. Das heißt, ist jetzt die Frage, kriegen wir am 7. März Episode 1192 den ersten Teil und da hören wir ran und dann am 14. März kriegen wir den zweiten Teil von dieser Manga-Umsetzung und da hören wir sie dann nicht mehr plötzlich? Wechselt das jetzt unglücklicherweise so mitten im Fall? Oder schieben die noch irgendwas hin und her? Aber auf dem Skript stand schon 1192 mit diesem Kid vs. Hakuba-Titel. Ist dann die Frage, okay, schieben die das noch? Und das Skript war halt noch mit der alten Nummer, aber das wird noch geschoben. Oder ist das jetzt wirklich so? Oder haben wir am 7. März vielleicht noch einen einteiligen Filler und dann ab dem 14. März startet dann die Manga-Umsetzung? Das ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht klar. Wenn ihr den Podcast jetzt hört, dann sollte da schon ein bisschen mehr Klarheit sein, weil dann die Preview am Ende der Folge vom 28. Februar dann Klarheit gibt. Aber ja, zumindest irgendwann demnächst sollte uns der nächste Manga-Fall erwarten. Es waren schon Sprecher mit dem Skript im Studio zumindest. Und wie genau das jetzt ist und wie genau jetzt wo Wakana Yamazaki noch mitgesprochen hat und wo nicht, das werden wir dann die nächsten Wochen erfahren und dann im nächsten News-Podcast genauer besprechen können. Denn für heute war es das erstmal mit diesem ConCast-News-Podcast. Ich verweise noch auf unsere Projektseiten connews.org. Da findet ihr alle News rund um Detektiv Conan und um alle Werke von Kusho Aoyama. Auf conwiki.org könnt ihr über diese Werke Wissen nachlesen oder auch selber beitragen. Es ist ein Mitmach-Wiki. Diskutieren mit anderen Fans könnt ihr im Conforum, conforum.org, solange es das noch gibt, oder auf unserem Discord-Server connews.org/discord, da findet ihr den Invite-Link. Auf Social Media findet ihr uns, auf Facebook, auf Instagram, auf Blue Sky, auf Mastodon und auf Threads und auf YouTube, überall unter dem Handle @connews oder @connews.org, da findet ihr uns. Und unterstützen könnt ihr uns über unseren Patreon-Account, in den Käufer auf unsere Amazon-Affiliate-Links oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit bis zum Schluss und bis zum nächsten Podcast. Danke, dass ihr bis hierhin dabei wart und ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.